Der kräftige südliche Wein hatte den Advokaten, nach den Ereignissen des Tages, in eine ruhigere Stimmung versetzt. Er fühlte das Bedürfnis zu reden. Der alte Bürobeamte war auch häufig in Jekylls Hause gewesen. Er war mit Poole gut bekannt. Er hatte ohne Zweifel von Hyde gehört, von der merkwürdigen Stellung, die dieser im Hause des Doktors einnahm. Warum sollte Guest nicht den Brief sehen? Er galt als Autorität in der Beurteilung von Handschriften. Außerdem würde er ganz gewiss, nachdem er den Brief gelesen, irgendeine Bemerkung über den Inhalt desselben machen, und Utterson hielt viel auf den klaren Kopf und das gesunde Urteil seines Beamten. »Das ist eine traurige Geschichte«, fing der Advokat an. »Dieser Mord von Sir Danvers Carew.« »Sehr, sehr traurig«, sagte der alte Schreiber. »Die Geschichte hat überall einen sehr tiefen, peinlichen Eindruck gemacht. Es ist ohne Zweifel die Tat eines Wahnsinnigen.« »Darüber möchte ich gern Ihr Urteil haben, Guest«, fuhr der Advokat fort. »Ich habe hier einen von dem Verbrecher geschriebenen Brief. Ich weiß kaum, was ich damit anfangen soll. Es ist eine heikle Geschichte. Hier ist der Brief. Ganz Ihre Liebhaberei, das Autograph eines Mörders.« Guest nahm den Brief, rückte seinen Stuhl näher an das Licht und prüfte das Schriftstück mit größter Aufmerksamkeit. »Nein«, sagte er nach einiger Zeit, »der Mann ist nicht wahnsinnig, aber es ist eine seltsame Handschrift.« »Und ein seltsamer Mann, der den Brief geschrieben«, fügte der Advokat hinzu. Gerade in diesem Augenblick brachte Uttersons Diener einen Brief für seinen Herrn. »Ist der Brief von Dr. Jekyll?«, fragte der Schreiber. »Ich glaube, seine Handschrift zu erkennen. Handelt es sich um eine Privatangelegenheit, Herr Utterson?« »Durchaus nicht. Eine Einladung zum Essen«, erwiderte der Advokat. »Wollen Sie den Brief sehen?« »Ich bitte darum, nur auf einen Augenblick.« Der Schreiber legte die beiden Briefe nebeneinander auf den Tisch und verglich die Handschriften, Buchstaben für Buchstaben. »Ich danke Ihnen«, sagte er nach einiger Zeit, indem er beide Briefe zurückgab. »Das ist ein außerordentlich interessantes Autograph.« Es entstand eine lange Pause. Utterson schien mit sich selbst zu kämpfen. »Warum verglichen Sie die beiden Briefe, Guest?«, fragte er endlich. »Ich will es Ihnen sagen, Herr Utterson«, sagte der Schreiber mit einiger Verlegenheit. »Es ist eine ganz eigentümliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Handschriften. In vielen Buchstaben sind sie fast identisch, nur ist die eine schräger als die andere.« »Das ist ja sehr seltsam«, sagte der Advokat. »Sehr seltsam«, wiederholte Guest. »Wissen Sie, Guest, wir wollen niemandem etwas von diesem Briefe sagen.« »Selbstverständlich nicht«, sagte der Schreiber. Sobald Utterson allein war, öffnete er seinen eisernen Schrank und legte den Brief in das große Kuvert, das Dr. Jekylls Testament enthielt. Nachdem er den Schrank geschlossen, fiel er wie zerknirscht in einen Lehnstuhl und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. »Ist es möglich?«, fragte er sich. »Ist es möglich? Ist Henry Jekyll zum Fälscher geworden? Um eines Mörders willen?«